Sie hörten Ausschnitte aus Produktionen des Hessischen Rundfunks. Neben dem Autor sprachen die künstlichen Stimmen Nora, Edmund, Kimber, Grimm, Minerva, Oswald, Callum, Ethan, Nicole, Robert, Ryan, Alice, Clyde, Radhika und Keller. Autorenproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2023. Redaktion Cordula Huth. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.